Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts, diesmal die Episode 84 und ja, leider auch mit einem traurigen Thema, der Abschied von Mo vom Uncast. Kein Witz, nein. Aber ich habe auch noch andere Themen und jede Menge News zusammengetragen, so ein paar. Dann auch noch die App der Woche, also ich hoffe, es wird euch nicht langweilig und deswegen können wir eigentlich gleich anfangen und machen wir gleich das Traurigste von vorne weg. Der Abschied vom Mo. Ja, hallo liebe Podcast-Freunde. Ich habe heute eine Nachricht, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so gefällt oder vielleicht sogar gut gefällt. Ich habe mich entschieden, die Moderation vom Endcast aufzugeben. Die Entscheidung ist rein privat. Einmal aus zeitlichen, dann auch so ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen. Letztendlich, wünsche ich auf jeden Fall im Rio alles, alles Gute, dass der Podcast auch so gut weiterläuft wie bis jetzt. Mein Rio hat super drauf. Er wird mit Sicherheit einen sauguten Podcast schmeißen. Und es wäre schade, wenn ihr dem Ganzen nimmer treu bleibt. Also, ich kann nur sagen, hört weiter zu. Es wird sich mit Sicherheit lohnen. Ich werde auch Zuhörer bleiben, auf jeden Fall. Und ja, was soll ich noch sagen? Tschüss und irgendwann in diesem Leben vielleicht mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, Leute, so sieht es leider aus. Schwierig da die geeigneten Worte zu finden. Ich sag mal so, als ich damals die Idee hatte mit dem Uncast, so einen Uncast zu machen, vorwiegend aus der Idee heraus, weil es eben damals zu damaligen Zeitpunkt keinen separaten Android-Podcast in Deutsch gab, da habe ich sofort gewusst, da muss ich den Mo fragen. Ja, und ich denke, das war auch die richtige Entscheidung. Man kann natürlich nie genau vorhersagen, was alles passiert und wie sich da alles entwickelt und so weiter. Und der Mo hat immer gesagt, er macht das als reines Spaßprojekt und das muss halt auch Spaß machen. Und wenn man dann eben, ja, sagen wir mal, viel Zeit investieren muss und man hat eben privat dann immer weniger Zeit, sich da reinzugehen, dann macht das irgendwann auch nicht mehr so richtig Spaß und dann wird das zu einer Arbeit. Ja. Deswegen ist es halt klar, dass der Mo hat ja schon vorher probiert, oder was heißt probiert, versucht, probiert. Angedeutet, ja, dass er halt, dass sich da was anbahnt. Ne? Und einmal konnten wir es noch verhindern, weil ihr sehr, sage ich mal, positiv gesprochen hat. Aber diesmal ist halt die Entscheidung da klar vom Mo und ich kann es verstehen, die respektiere ich auch. Und ich hoffe, wir können oder ich kann euch dann weiterhin einen interessanten Podcast bieten. Ja. Es wird sich vielleicht einiges ändern. Ich habe ein paar Ideen aufgegriffen, zum Beispiel um die Community ein bisschen stärker zu integrieren. Ja. Das werden wir in den nächsten, ja, sag ich mal, Wochen dann ausprobieren, ja, wie das wird. Und ich denke, da kommt schon was Interessantes dabei raus. Die Sache ist, wie machen wir das mit Voicemail zum Beispiel? Könnt man was machen, dass ihr zum Beispiel auch Voicemails schickt an mich und die kann ich in die Sendung gut einbauen. Das wäre zum Beispiel eine schöne Sache, ja. Wie das dann im Einzelnen funktionieren soll. Klar, da muss ich natürlich gucken. Beobachtet bitte den Google Plus Feed vom Amtcast auf Google Plus. Ja. Und da könnt ihr auch, ohne dass ihr euch bei Google anmeldet, die Einträge sehen, wenn ihr das nicht wollt. Was unwahrscheinlich ist, wenn ihr Android habt. Aber auf jeden Fall könnt ihr das dort öffentlich einsehen. Und wenn ihr euch damit beteiligt, könnt ihr auch das mitgestalten. Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge. Und wie gesagt, Google Plus oben plus Ancast in die Suche eingeben und dann findet ihr dort die entsprechenden Informationen. Ja, leider, gut, ist es nun mal so, ja, und the show must go on, wie man immer so schön sagt, ja, in dem Fall ist es tatsächlich auch wieder so, ja, und ja, jetzt mache ich einfach mal, auch wenn es mir jetzt schwerfällt, mit den Themen weiter, ja, also ich habe noch heute ein spezielles Thema gefunden, das vielleicht immer wieder mal als Diskussion aufflammt, der Kindle Fire, ja, der hat ja nicht nur Lob bekommen, sondern auch ziemlich viel Kritik, das muss man auch mal sagen, ja. Also angeblich wäre die Oberfläche ziemlich schlecht, ja, es ist, die Schrift wäre schlecht zu lesen, die Buttons sind zu klein, ja, es wäre ineffizient, der Browser wäre schlimm, ja, aber nichtsdestotrotz ein riesen Erfolg. Der Kindle Fire ist ja bisher nur in den USA erhältlich und dort wurde er ja verkauft wie geschnitten Brot. Ja. Und woher kommt das? Ja, jetzt langsam, aber sicher kommen da auch mal ein paar Stimmen, die im Prinzip das auch bestätigen, was ich auch schon vermutet habe von Anfang an. Ich hatte mich da auch mit dem Mo ein bisschen am Anfang, vor allem als der Kindle Fire angekündigt wurde. Ja, so haben wir schon so ein bisschen diskutiert darüber, wie das sein könnte mit dem Erfolg. Ja. Und mir war es eigentlich schon klar, dass der Erfolg ziemlich groß sein wird, weil das genau das ist, was die Leute wollen. Ja. Sind wir mal ehrlich. Das mit den Möglichkeiten, die eben Android bietet, das ist alles wunderbar. Aber ein sag ich mal, 0815-Nutzer, ein Content-User sozusagen, der braucht einfach ein Gerät, auf dem er das machen kann, was er möchte. Und das ist eben bei den normalen Leuten eben nicht, jetzt sage ich mal, Routing oder neue ROMs aufspielen oder immer das Neueste, Schnellste, Beste haben, sondern das sind ganz andere Ziele, wie zum Beispiel ein Buch lesen oder Musik hören oder ein Video anschauen. Und genau das hat eben Amazon in den USA in einem großen Maße bereits etabliert, das eben über Amazon zu machen. Jetzt kommt Amazon mit diesem neuen Gerät und bietet quasi den Kunden ein günstiges Tablet, man 199 Dollar für so ein Tablet, das ist schon ziemlich gut. Und dann können natürlich die Leute einfach dieses Tablet kaufen, so ein riesengroßer Verlust ist es nicht, ja, also 199 Dollar hört sich anders an wie 599 Euro beispielsweise, ja, für die unsere Tablets, die da eben momentan da vor sich hin dümpeln, muss man ja sagen, ne? Und hat dann eben ein sogenanntes Ecosystem, wie es immer in den USA heißt, ja, ein Ecosystem, also eine Umgebung, in der man einfach das einfach machen kann. Ja. Ich meine, ansonsten könnte man ja auch ganz klipp und klar sagen, dass solche Systeme nicht funktionieren würden, aber die Geschichte hat ja gezeigt, dass es eben funktioniert. Die Leute wollen ein System haben, bei dem sie einfach das machen können, was sie wollen. Und die Mehrheit ist eben Konsument. Und wenn sie da wunderbar konsumieren können, dann ist das ja auch eine tolle Sache. Ist auch nichts dagegen zu sagen. In den USA gibt es eben dieses Cloud Drive, Amazon MP3, also das ist schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Sowas wie Google Music hat eigentlich Amazon schon relativ früh gehabt. Ja. Dann ein Amazon Videodienst, jetzt ist gerade wieder eine Gemeinschaft gegründet worden, was heißt Gemeinschaft, eine Partnerschaft mit Viacom. Ja. Und da gibt es etliche Filme im Angebot und der Amazon App Store natürlich, ja, auch wo eben Amazon auch guckt, die Apps, laufen die auf dem Gerät, laufen die auf unserem Gerät vor allem, ja, und das ist schon eine schöne Sache, ja. Und viele Benutzer nutzen das eben aus und die Bücher ganz klar ein Riesengrund für den Erfolg des Kindle Fire, weil so ein Bookreader, auch wenn er vielleicht jetzt eben kein E-Ink-Display hat, dafür kann er auch noch was anderes. Und das ist schon ziemlich gut. Also geringes finanzielles Risiko, viele Funktionen, Funktionen, die eben die Konsumenten brauchen. Ja, und die einfache Bedienung, wobei es heißt immer, ja, die Bedienung wäre schlimm, aber anscheinend ist es halt eben so, dass die Leute das eine, naja, schlimm und machbar ist halt doch dann was anderes. Ja. Also die Leute können diesen Fire ohne Probleme offenbar bedienen. Ja. Während dann eben zum Beispiel die echten Freaks, die zum Beispiel eine super tolle Oberfläche mit allem Möglichen gewohnt sind, die sehen das als Horror an. Ja, aber es funktioniert ja. Sind wir mal ehrlich, es ist ja auch so bei, oh, ich will jetzt keine Windows-User nutzen, aber wenn ich zum Beispiel an Windows 95 denke, ja, oder Windows XP, da war die Oberfläche, ja, sagen wir mal auch, nicht gerade so das, was immer von den Leuten mit Lob überschüttet wurde, was die Oberfläche an sich betrifft. Ja, Schönheit, Design, Funktionalität, das wurde immer kritisiert. Aber trotzdem hat bei Windows eine Größe, das kommt eben auf verschiedene Faktoren an. Und hier hat eben mal auch so eine kleine Analyse stattgefunden. Diese Analyse kommt quasi zu einem Schluss, dass es eben Wichtigeres gibt als einfache Bedienbarkeit im Sinne von schöne UI, die wunderbar, wie man so schön heißt, slick aussieht, ja, wie man das so schön sagt. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel so ein Browser, dass der eben nicht so super gut funktioniert. Ja, anscheinend spielt das eben für die Konsumenten nur eine untergeordnete Rolle, wenn ein System vorhanden ist, bei dem man eben einfach, schnell und ohne Probleme konsumieren kann. Also das ist einfach, das hört sich immer so schlimm an, aber wenn man sich mal in die Leute hineinversetzt, die wollen einfach nur ein Buch lesen, die wollen einfach nur ein Musikstück hören, ja, und dann machen die ihren Kindle Fire an, den sie für so ein Tablet ja im Gegensatz zu der Konkurrenz fast geschenkt bekommen haben von Amazon, ja, und können da alles wunderbar nutzen, klick, klick, klick, Musik anhören, ah, das Lied gefällt mir, die 3 Sekunden haben mir gefallen, kaufen, zack, dann komplett anhören. Das geht, Bücher lesen, ja. Das Teil ist ein perfekter Begleiter, da kann man den ganzen Tag über mit herumkommen mit diesem Teil. Und genau das ist das, was eben die Leute wollen, die meisten jedenfalls. Deswegen der Massenartikel Kindle Fire ist ziemlich erfolgreich und ich hoffe, dass er auch mal in Deutschland startet. Vielleicht in einer verbesserten Version, weil er ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Ja. Muss man mit einer verbesserten Version dann bringen. Ja. Und dann kommen wir zu den News. Ja. Und die News sind heute, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht zeitlich ein bisschen kompliziert, weil, naja, normalerweise wird ja über ein Thema ziemlich lange geredet und ja, weiß ich nicht, ob ich heute das genauso hinkriege. Ich habe jedenfalls jede Menge interessante Sachen für euch herausgesucht. Zum Beispiel, dass Jellybean noch im Sommer diesen Jahres kommen könnte. Und jetzt werden einige wahrscheinlich wieder ziemlich grantig sein, ja, weil es eben, weil sie vielleicht nicht mal Ice Cream Sandwich haben, nicht mal auf der Ankündigungsliste von Ice Cream Sandwich stehen. Und ja, Android 5.0 ist schon im Anmarsch. Also es könnte, wie gesagt, im Sommer noch soweit sein. Da wird groß spekuliert im Netz darüber, nicht ganz ohne Grund. Einmal wäre es schon interessant von der Abfolge, von der Update-Abfolge bei Google. Ja, das käme schon mal so in die Nähe und die Seite DigiTimes, die hat das aufgebracht, meine bekannte Website, die behaupten eben, dass Google quasi dazu gezwungen wird, das in diese Zeitraum zu veröffentlichen, wegen dem tabletfreundlichen Windows 8 von Microsoft. Und das klingt eigentlich plausibel, ja, durchaus eine Möglichkeit, dass eben Google reagiert, dass eben kurz vorher oder kurz nachher dann dieses Jelly Bean erscheint. damit man eben seinen Vorsprung gegenüber diesen Systemen, gegenüber Windows auch behalten kann. Ja. Ist logisch. Ist absolut logisch. Auch wenn das vielleicht manche jetzt zur Weißglut bringen kann. Ja. Es soll auch eine bessere Integration von Chrome geben. Und das ist auch noch eine ziemlich weit gefächerte Spekulation, wie auch zum Beispiel, dass ein Dualboot möglich sein soll mit Chrome OS. Und das ist dann doch schon ziemlich abgedreht. Denkbar ist es durchaus, ja. Man hat ja diese beiden Gruppen bei Google, einmal die Android-Gruppe und einmal die Chrome OS-Gruppe, ja. Und man hat ja schon spekuliert, ja, die machen sich da gegenseitig Konkurrenz. Bisher war es eigentlich immer so, dass Chrome nur für Computer war mit Tastatur und Maus und Ice Cream Sandwich beziehungsweise Android dann eben für Tablets und Telefone. Aber mittlerweile kann Ice Cream Sandwich eben auch mit Maus und Tastatur betrieben werden, ja, wenn das Gerät entsprechende Schnittstellen vorweisen kann. Die Treiber sind alle drin. Und deswegen geht das ohne Probleme. Also geht der eine auf dem anderen sein Terrain. Und dementsprechend könnte natürlich auch jetzt dieser Schritt mit Chrome OS zu booten gar nicht mal so abwegig sein. Im Prinzip kann dann der Benutzer entscheiden, welches System er wann nutzt. Wenn er zum Beispiel das Ganze nutzt mit Maus und Tastatur, läuft halt eben das Chrome OS vermutlich nochmal einen Tacken besser. Und eben unterwegs mit eventuell Telefonfunktionen oder anderen Kommunikationsmöglichkeiten integriert, dann eben das Android OS. Ja. Aber wie gesagt, das ist noch eine herbe Spekulation, die wohl, naja, also das weiß man jetzt wirklich nicht, das kann man wirklich nicht absehen. Das wäre schon der Hammer, wenn es ein Dual Boot mit Chrome OS geben würde. Und ich möchte gar nicht wissen, was die Fachpresse da schreien würde, wenn das möglich wäre, dass die, ach, ich kann natürlich da die Schlagzeilen vorlesen, wie immer so, das Ende von Android, ja, oder Android wird zu Chrome OS, oder Chrome OS wird zu Android, oder so ähnlich, ja, also diese ganzen Horror-Schlagzeilen, die werden da vorprogrammiert, ja. Sie werden dann natürlich auch nicht wahrer, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Aber wie gesagt, das Android 5.0, das Jelly Bean, ist übrigens tatsächlich der Name von dem neuen Android OS, das steht so gut wie fest. Nach Ice Cream Sandwich Jelly Bean, ja cool, ne? Gar nicht schlecht. Endlich mal ein veganes System wieder, ja, ein veganes Android-System. Na gut, Gingerbread, das richtige Gingerbread ist eigentlich auch vegan, aber ne. Naja, Ice Cream Sandwich nicht unbedingt. Und jetzt haben wir dann wieder Jelly Bean, die sind nämlich vegan. Gut, gut. Mal sehen, ob da wegen dem Codename vielleicht sogar noch ein anderer Rechtsstreit auf Google zukommt. Diesmal vielleicht von den Jelly Belly Bean Hersteller. Ja? Weil das vielleicht so ähnlich ist. Naja. Gut, gut. Auf jeden Fall, ich denke, das Gerücht stimmt, dass man irgendwie so Sommer, ja, Anfang Herbst wird man wohl mit diesem Android 5.0 rechnen. Wie gesagt, einmal, weil Microsoft da in dem Zeitraum wohl sein Windows 8 präsentiert für Tablets und weil dann auch eben der Produktzyklus schon bald wieder am Ablaufen ist. Und dann denke ich, das wird passieren. So, nächstes Thema, eigentlich was das Thema, kurze Info, aber mit interessantem Ausgang, würde ich mal sagen. Google Maps wurde aktualisiert und es wird weniger Akkuverbrauch gesprochen. Und ich würde mal sagen, das war auch dringend notwendig. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, ja, zuerst war ja alles okay, ja, auch mit der Bei Ice Cream Sandwich ging es dann los, genau. Also bei Gingerbread kurz vor dem Erscheinen von Ice Cream Sandwich war alles okay. Latitude und so weiter, alles wunderbar funktioniert, ohne dass der Akku groß beansprucht wurde. Dann wurde offenbar das Ice Cream Sandwich vorbereitet. Dann gab es ein Update für die Gingerbread-Version von Google Maps. Und ich kann das sagen, das war der absolute Wahnsinn. Ich war schockiert, der Akku war ruckzuck leer. Ja. Unfassbar, ich war stinkesauer, weil damit konnte man natürlich die ganzen Location-Based Services überhaupt gar nicht mehr nutzen, ohne dass der Akku sofort leer ist. Und außerdem ließ sich auch die Google Maps-Applikation natürlich nicht beenden und hat trotzdem, dass man alle Location-Based Services abgeschaltet hat, weiterhin sehr viel Strom verbraucht. Das ging schon mal gar nicht. Dann wurde ein Update, naja, sagen wir mal, recht schnell, aber immer noch schnell genug zur Verfügung gestellt. Dann hat sich das ein bisschen gebessert. Dann kam Ice Cream Sandwich, dann ging es einigermaßen, hat aber immer noch wesentlich mehr Strom verbraucht als vor dieser ganzen Umstellung. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Das kann ich natürlich genauer erst sagen, wenn ich das jetzt einige Male, also einige Tage lang probiert habe. Und das Update ist noch relativ neu. Diese Anzeigen von dem Stromverbrauch sind in dem Fall irrelevant, weil Maps eben auch Strom verbrauchen kann über andere Dienste und nicht nur über den Map-Dienst. Es wird also nicht dort angezeigt. Das teilt es so ein bisschen in Android OS und Google Maps in der Batterieanzeige. Und naja, schauen wir mal. Bisher kann ich jetzt, habe es aber allerdings, wie gesagt, auch noch nicht lange probiert, ist ja auch noch nicht lange draußen. Bis jetzt kann ich noch nicht großartig was feststellen. Da muss ich dann mal schauen, wie das Ganze wird. Dauert also noch ein bisschen, bis ich euch darüber sagen kann. Aber auf jeden Fall ist das eine Funktion, die, oder was heißt eine Funktion, eine Verbesserung, die durchaus wünschenswert ist, ja. Also ich habe jetzt hier das Teil einen Tag ungefähr an, ja, wobei da war noch die alte Version vorher drauf und momentan wird sich dann das Ganze auf 10% Maps und 26% Android OS verteilen. Und 26% Android OS ist immer noch relativ hoch, muss man auch sagen. Und ich denke, dass da auch noch ein bisschen Maps mit drin hängt. Aber wie gesagt, ich habe noch ein paar Stunden. Oder vielleicht sogar einen Vierteltag eben verbraucht mit der alten Google Maps App. Also schon damit jetzt noch nicht genau anfangen. Der Akku wird allerdings noch ein bisschen brauchen, bis er leer ist. Man fährt den stärkeren Akku. Sorry für das Lachen, aber freut mich schon, dass der Akku jetzt bei mir hier immer über 2 Tage hält, fast 3 Tage manchmal. Das ist schon schön. Dafür ist es natürlich jetzt hier auch, ne, ein Eisbrecher. Gut, auf jeden Fall als weitere Funktionen soll dann noch hinzugefügt worden sein, was ich eben noch nicht geschaut habe. Die Location History, ja, soll verbessert sein mit der Anzeige. Und ja, ich gucke mir meine History eigentlich relativ wenig an. Ich nutze die Funktion zwar, weil ich das manchmal tue, aber habe ich noch gar nicht online, also was heißt online, auf dem Handy jetzt großartig probiert. Ich gucke mir mal das an, vielleicht kann ich das gleich tun. Und na, nein, ups, naja, okay. Bisschen versteckt die Funktion, würde ich sagen. Hoho. Location History hier. Gar nicht mehr versteckt. Man muss nur gucken, man muss nur wissen, wo man guckt. Also hier ist eine Übersicht da, wunderbar. 56 Stunden die Woche Durchschnitt bin ich daheim. 6 Stunden bin ich woanders im Durchschnitt. Und also was heißt woanders? Da steht zwar at work, ist aber nicht die Work. Und sonst wo 15 Stunden die Woche. Also, das heißt, ich muss hier öfters raus. Ne? Das kann eigentlich gar nicht sein, wie der ganzen Geocaching-Sachen. Da bin ich eigentlich ständig draußen. Das verstehe ich gar nicht. Naja, egal. 29.661 Kilometer bin ich schon seitdem eben dieses Location History eingeführt wurde, habe es ja gleich benutzt, habe ich das schon zurückgelegt. Das ist eine ganze Menge hier. Nur noch 333.443 Kilometer mehr und ich habe die Entfernung zum Mond zurückgelegt. Super. Gut. Also, die Verbesserung gibt es jetzt halt eben wie immer im kostenlosen Update von Google Maps, wer es noch nicht hat. Also, bisher kann ich keine negativen Effekte entdecken und empfehle dann eben das Ganze zu updaten. Sony Ericsson hat jetzt auch sich selbst aktualisiert. Sony Ericsson gibt es nicht mehr. Sony hat die Übernahme abgeschlossen und wird jetzt neues Branding einführen. Ja. Und das Sony Ericsson Branding abschaffen. So ist es tatsächlich. Auch das wurde ja schon angedeutet im Podcast hier. Das hat Sony schon geplant. Das ist also jetzt nichts Außergewöhnliches. Die Übernahme von Sony Ericsson war beschlossene Sache. Warum auch immer. Wir hatten mal spekuliert, dass es wohl so ist, dass Sony halt jetzt voll auf Android setzt und deswegen dann Sony Ericsson vielleicht ein bisschen als Hinderungsgrund sieht. Aber es könnte auch genau andersherum sein, so sagen zumindest jetzt mal ein paar, ja, sage ich mal, Publikationen im Netz. Die sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil wenn es gegen Android geht, sind immer ganz schnell boshafte Gerüchte, ja. Da, die dann sagen, das ist das Ende von Android, ich habe es ja eben schon gesagt. Ne? Und vielleicht ist was dran, vielleicht nicht, dass eben zum Beispiel Sony auf ein anderes System setzen wird, dieses, wie heißt das nochmal, Vita OS, das OS der PSP Vita, die ja, kann man momentan sagen, gefloppt ist. Ja. Ist schwierig zu sagen. Also, wir hatten da mal spekuliert, dass sogar das OS der PSP Vita vielleicht sogar irgendwo auf Android basiert, weil das sind schon ein paar Parallelen. Ja. Also, das hat mich dann doch schon stutzig gemacht. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist da ja der Unterbau sogar Android OS. Ja. Das wird zumindest mal naheliegen, da ja Sony verstärkt auf Android setzt, auch mit der Konvertierung von Apps und auch den Entwicklern schmackhaft gemacht hat, ihre Applikationen für Android zu entwickeln und quasi dann auf PSP zu portieren oder umgekehrt. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt einfach so wieder weggestrichen wird. Im Gegenteil, ich glaube, das wird vielleicht sogar noch ausgebaut werden dadurch. Ja. Schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Ich bin mal gespannt. Aber Sony Ericsson, ein Kapitel ist jedenfalls jetzt abgeschlossen. Und ich weiß gar nicht, übrigens, ob jetzt tatsächlich unter Sony alleine firmiert wird oder ob jetzt zum Beispiel da noch ja, andere Namensmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Ja. Also das Ganze wird auf jeden Fall unter dem Namen Sony Mobile Communications firmieren, aber auf den Geräten wird doch bestimmt wohl Sony stehen. Ich kann mir vorstellen, Sony Mobile, aber Sony Mobile Communications bestimmt nicht. Also ich tippe mal drauf, dass es Sony einfach nur Sony wird, weil es gab auch schon vor einigen Wochen und auf der wie heißt die nochmal? Die CES, dass ich daran nachdenken muss. Da gab es ja auch schon Geräte, die eben unter Sony gebrandet waren. Ja, genau. Und deswegen denke ich doch, dass das der Name sein wird. Also das neue Logo auf den Handys. Einfach Sony. Ja, warum auch nicht? So, und noch ganz kurz, weltweit ist Android mit Abstand am weitesten verbreitet. Das hat jetzt wieder eine neue Untersuchung gezeigt. Hier wird jedenfalls Android mit iOS direkt abgeglichen. Ja. Und da heißt es zum Beispiel hier im Quartal 4, der Marktanteil bei Android bei 50,9%, bei iOS 23,8%, also eine Riesenlücke. Ja. Und Symbian bei 11,7%, RIM 8,8%, Bata 2,1%, Microsoft 1,9% und alle anderen 0,8%. Im Quartal 4 2010 hat es noch so ausgesehen, dass Android 30,5% Marktanteil hatte, iOS 15,8% und Symbian 32,3% und RIM 14,6%. Also Symbian und RIM sind auf jeden Fall die großen Verlierer. Microsoft hat auch im vierten Quartal 2010 nur 3,4% gehabt. Andere 1,5% und Bada waren 2%. Also man kann da deutlich sehen, wie groß der Vorsprung von Android ist. Also über die Hälfte des gesamten Smartphone-Verkäufe sind Android. Und da geht es eigentlich schon nichts mehr dran zu deuteln, selbst wenn da Fehler drin sind. Lass es nur ein paar Prozentpunkte weniger sein, auch von dem einen und ein paar Prozentpunkte vom anderen mehr. Das reißt nicht raus. Ja. Und ich meine, die Zahlen sind natürlich weltweit gesehen. Da gibt es natürlich große Unterschiede, regional bedingt. Was mir eben aufgefallen ist, letztes Jahr, wenn man so durch die Stadt läuft oder im Kino, beim Super Bowl zum Beispiel, fällt mir das total auf, weil da alle ihre Handys die ganze Zeit über draußen haben. Ja. Und wenn man damals sieht, wie viel Android-Handys es dieses Jahr gab im Vergleich zu letzten Jahr, dann war das also massiv, massiv. Ja, das ganze Kino war ein Android-Kino. Ja, unglaublich. Man, das ist ja schlimm im Kino, ne? Ich habe auch da gesessen und habe getwittert und so weiter. Na gut, okay. Also, das ist eine deutliche Geschichte. Das muss man sagen. Und ich finde es, wie ihr wahrscheinlich euch vorstellen könnt, gar nicht mal schlecht. Tja, und Scalado macht Fotos ohne Menschen im Hintergrund. Ja, das ist eine interessante App, die da demnächst rauskommt. Und zwar hat man oft das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel ein Foto machen möchte, ja, von jemand, der zum Beispiel vor einem Gebäude steht. Und dann laufen dort im Hintergrund Personen vorbei. Ja, ständig läuft jemand hinten dran durch, ja, und sind dann im Bild. Das nervt nicht nur, ja, sondern das ist richtig, richtig schlecht. Ja, man kann ja die Straße als Hobbyfotograf oder als für einen Schnappschuss mit dem Handy, kann man dann ja die Straße absperren, den Fußgängerweg blockieren, bis das Foto gemacht wurde. Das geht ja nicht. Ich meine, es soll sogar Mitmenschen geben, die warten sogar freundlicherweise, bis das Foto gemacht ist und laufen erst dann weiter. Aber die sind sehr selten. Warum auch? Klar, in der hektischen Stadt beispielsweise. Tja, da übersieht man das sogar. Auf jeden Fall, die Scalado macht dann die Fotos mit einer interessanten Technik. Genaueres wird es dann natürlich noch geben, wenn die App draus ist, wie das funktioniert. Nur man kann so viel sagen, es wird über eine Serienaufnahme oder Videofunktion, je nachdem, gemacht und festgestellt, was bewegt sich im Hintergrund und was bleibt. Und das, was sich bewegt, wird dann eben weggemacht und durch die Bilder ersetzt, die an dieser Stelle eben keine bewegenden Objekte haben. Ja, also das bedeutet zum Beispiel, man hat eine Hausfassade und da ist das vordere Motiv und hinten laufen dann Leute drin. Ja. Diese Leute, die bleiben nicht immer an derselben Stelle. Da werden eben etliche Fotos gemacht und dann hat man quasi von jedem Punkt die Hauswand, ja, und die einzelnen Leute können dann wegretuschiert werden und man sieht, also quasi dann die Hauswand hinten dran. Das ist ein recht komplizierter Algorithmus, weil man muss ja auch bedenken, dass man sich leicht bewegt, ja, immer, und dass das Motiv vorne, das man ja auch haben möchte, ja, also zum Beispiel eine Person vorne, das sich ja auch unter Umständen bewegt, ja, Und somit bleibt da schon noch Platz für einen ziemlich genialen Algorithmus, der da wohl eingesetzt werden muss. Und die Idee ist sehr gut. Ich hoffe, dass es in der Praxis genauso gut ist, wie es sich in der Theorie anhört. Und freue mich schon auf diese App Scalado. Und ja, ich denke, das wird auch für mich sehr interessant werden, weil ich mache oft Landschaftsaufnahmen. Und wenn dann in diesem Landschaftsbild ein paar Personen sind, die gerade dort vorbeilaufen, ist es schon ärgerlich. Was ist ärgerlich? Nicht wirklich ärgerlich, aber halt schade. Und wenn da diese Software diese Person automatisch entfernen könnte, ja, und das mit, ja, sag ich mal, optisch gut aus dem Bild raus reduzieren würde, dann wäre das eine schöne Sache. Aber naja, man kann es auch manuell machen mit The GIMP, ja, ganz klar. Und es dauert aber halt auch etwas und es ist ein bisschen mehr Arbeit, als wenn das automatisch geht. Ob dann die Ergebnisse besser oder schlechter sind, das muss man dann eben jetzt mal ausprobieren. Und wie ich so gern sage, schauen wir mal, ne? So, und eine große News. Auf jeden Fall eine große Sache hat es noch gegeben die Woche über. Und zwar war das Motorola und die Google-Übernahme. In der Tat ist es so, dass sowohl die EU als auch die USA grünes Licht gegeben haben für die Motorola-Übernahme durch Google. Das heißt, das Geschäft ist nahezu perfekt. Es muss noch gewartet werden auf China und ich glaube an noch zwei andere Länder. Bis auf China, die zwei anderen Länder dürfen sicherlich kein Problem sein. China könnte natürlich jetzt noch so ein bisschen Zünglein an der Waage sein. Ich hoffe, dass es da auch glatt geht. Was das übrigens für Konsequenzen haben würde, wenn jetzt zum Beispiel China sagt, nee, wir sind nicht damit einverstanden, aber USA und Europa hat zugesagt, es ist alles okay, die Wettbewerbsschützer haben dort keinerlei Bedenken. Wie das dann vonstatten gehen soll, also ob ist der Deal dann geplatzt oder dürfen die dann die Geräte nur in China nicht verkaufen oder wie? Ich weiß es auch nicht genau. Das internationale Handelsrecht scheint ziemlich kompliziert zu sein. Es hat mich sowieso schon gewundert, dass die EU auch zustimmen muss. Ja. Ich meine, Motorola ist ein US-Unternehmen, Google ist ein US-Unternehmen. Wieso muss dann die USA und China zustimmen? Entschuldigung, wieso muss dann die EU und China zustimmen? Also, ich glaube, ich habe da noch ziemlich Nachholbedarf bei solchen wirtschaftlichen Sachen. Ja. Würde das sicherlich seine Gründe geben. Aber was das jetzt für eine Konsequenz hätte, wenn jetzt zum Beispiel China Nein sagen würde, aber EU und USA hat Ja gesagt. Vielleicht kann das mal jemand erklären. BWLer, irgendwie. Weil ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Für mich ist das ziemlich skurril. Ja. Aber eine große Sache ist auf jeden Fall, dass es EU und USA diese Hürde genommen ist, weil da haben die meisten Leute Angst gehabt. Vor allem bei der USA haben die einen Angst gehabt, weil ja die Übernahme zum Beispiel von AT&T, von Telekom-Netz, T-Mobile USA, ja, ist ja auch geplatzt wegen großen Bedenken, wurde also nicht genehmigt und das war ein richtig herber Schlag für AT&T bzw. für die Telekom eigentlich, weil die Telekom hat da ziemlich viel zahlen müssen, ja, weil das ist so total verrückt. Ja. Da macht man im Vorfeld was aus, also für so und so viel Milliarden wird die Firma übernommen. Wenn das nicht klappt, dann muss aber so und so vielen Millionen gezahlt werden. Ja. Ich kann mir das höchstens vorstellen wegen Schwankungen des Aktienkurses. Ja. Dass wenn da was angekündigt wird, beziehungsweise dann schief läuft, dass es dann massive Auswirkungen auf den Aktienkurs hat und dass dann eben die Firma sagen kann, ja okay, aber wir haben dadurch so und so viel bekommen. Und ich glaube, das war also sensationell hoch, diese Summe. Ja. Was die Telekom AT&T zahlen musste, für dass die Übernahme nicht geklappt hat. Ja, unfassbar. Und hier wurde auch eine Riesensumme ausgehandelt zwischen Google und Motorola. Also falls diese Übernahme nicht geklappt hätte, dann wären die Zahlungen immens gewesen, die Google an Motorola hinlegen müsste. Also mich hat es ehrlich gewundert, als ich das erstmal gelesen habe, dass Google sich das überhaupt, dass Google überhaupt gemacht hat. Ja, weil das ist ja ein Risiko ohne Ende. Vor allem eben jetzt wegen dieser Geschichte in den USA. Aber auch bei der EU haben einige ja Angst gehabt, weil eben so zwei große US-Firmen da dann zusammengehen. Auf einmal sieht sich da vielleicht die EU irgendwie bedroht, aber nein, im Gegenteil. Scheinbar ist das kein Problem und vielleicht verspricht man sich davon eben vielleicht ein paar Arbeitsplätze mehr in Europa, was durchaus möglich ist. Ja. Motorola ja, hat genug Hardware, sage ich mal, die gefertigt werden muss. Google möchte auch bestimmt bald mal wieder ein neues Datencenter eröffnen und so weiter und so weiter. Ich denke schon, dass das da auch für die EU dann etwas abzugrasen gibt. Ich bin überzeugt davon, wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte die EU das sicherlich auch dem nicht zugestimmt, obwohl die Wettbewerbshüter ja eigentlich dafür verantwortlich sind, zu schauen, ob es dem Konsumenten im Endeffekt nicht mehr schadet, wenn beide Firmen zusammengehen, als nützt. Und hier scheint offenbar die Idee gesiegt zu haben, dass es eben den Konsumenten nützt. Und ich sehe das auch genauso, ehrlich gesagt, denn die Übermacht, die ehemalige Übermacht ist immer noch eine gefährliche Sache, die die Konkurrenz hat. Und deswegen ist es nicht verkehrt, wenn man wenigstens einen Gegenspieler hat, der mithalten kann. Die Free Software Foundation Europa hat zwar gesagt, das ist schlecht, dass so Firmen wie Google, und da attackiert sie natürlich mal wieder die Falschen, hier jetzt so eine, ja, sag ich mal, größere Marktmacht bekommen durch die Übernahme von Motorola, weil es besser wäre, wenn es viele kleine gäbe. Ja, das stimmt auf jeden Fall und ich hoffe, dass es auch noch bald ein paar kleine Player geben wird. Aber besser, sage ich mal, es gibt zwei große als gar keine Konkurrenz. Und wenn es dann nur noch einen einzigen großen gibt, na, das ist dann richtig mies. Ja, das ist dann richtig mies. Also da muss man schon die Realitätsbrille aufsetzen, ja, und muss dann sich mal überlegen, ob das besser ist, wenn man einen einzigen großen hat, ja, zwei oder viele kleine. Ja. Viele kleine wäre bestimmt die beste Möglichkeit, aber so geht das nun halt mal nicht, gerade in dem Bereich. Man sieht ja auch warum. Ja. Es wird geklagt an allen Ecken und Enden, da können sich nur die Großen durchsetzen, die Kleinen gehen auf jeden Fall kaputt. Das hat die Free Software Foundation auch moniert und das war richtig, ja, nur die Falschen wurden angeklagt. Die Intention der Free Software Foundation war richtig, habe ich auch schon in der Rios Wochensicht darüber gesprochen, aber das Ziel war mal wieder das Falsche, wie so oft von der FSF, weil die auch nämlich nur eben Google hören und dann dagegen sind. Ja, schade. Man kann es ehrlich sagen, schade. Es gibt Schlimmere als Google. Da könnte die Free Software Foundation auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Dann habe ich noch was Schönes für alle, die heiß sind auf den Pinterest-Service. Pinterest, die digitale Foto-Pinnwand mit Kommentarfunktionen, allem Möglichen. Weiß zwar jetzt nicht genau. Ist wahrscheinlich wieder so ein Modeding, ja. Es gibt so viele super tolle Bilderdienste im Netz, ja. Also ich nutze immer Picasa, da habe ich auch Kommentarfunktionen, alles Mögliche drin. Ich sehe keinen Grund, aber Pinterest findet großen Anklang. Vielleicht weil es auch schön einfach ist. Und auch bei Fotografen. Es gab sogar letzten einen schönen Artikel bei Google Plus habe ich den gefunden. Da hat ein Fotograf darum geworben, bei seinen Kollegen das auch zu tun, die Bilder in Pinterest zu veröffentlichen, darüber hinwegzusehen, dass es vielleicht dann manche wenige die Bilder vielleicht nutzen könnten, ohne Genehmigung beziehungsweise das Repin, um auf, das auf seine eigene Pinwand zu tun. Ja. Aber der Nutzen und die Steigerung des Bekanntheitsgrades würden das Ganze mehr als ausgleichen. Und das ist immer das, was ich auch sagen kann. Auf jeden Fall, der Content, der bekannt ist, und vielleicht ab und zu mal kopiert wird, ist immer noch besser als der Content, der zwar nie kopiert wird, aber auch überhaupt nicht bekannt ist. Also das finde ich persönlich, deswegen habe ich ja schon alles seit eh und je, alles was ich veröffentliche im Internet und da ist auch manchmal wirklich viel Arbeit dahinter. Ja. Alles unter einer Creative Commons License, meistens by SA, das heißt mit Nennung. Und die Weiterverbreitung muss in der gleichen Lizenz passieren. Und ja, finde es eigentlich ganz, ganz fair für alle Beteiligten. Und wer damit mehr machen will, der kann sich dann immer, ja, der kann sich ja dann in Verbindung setzen und dann kann man ja eine Lösung finden. Auf jeden Fall für Pinterest gibt es eben eine gute Nachricht für die Leute, die das haben wollen. Den ich habe an Pinterest eine Mail geschrieben und sofort hat sich die hübsche Community Managerin auch gemeldet. Managerin, ja, die Community Managerin gemeldet von Pinterest und hat bestätigt, dass also Pinterest an einer Android-App arbeitet, an einer direkten offiziellen Android-App arbeitet und man wird da bekannt geben, also Näheres bekannt geben bald. Das hat mich schon mal sehr, sehr gefreut. Und sie hat auch gesagt in der Mail, dass es eben großes Interesse an einer Android-App für Pinterest gibt und sie deswegen das auch bevorzugt jetzt angehen. Sehr schön, finde ich toll. Und weil das Problem ist ja immer, wenn so ein Service kommt und die haben keine Android-App, dann ist es für mich ja irgendwie, ja, muss ich sagen, sinnlos. Ja? Und ich finde es auch immer schade, dass solche Firmen dann immer den Eindruck erwecken, dass sie einfach keinerlei Interesse an den Android-Nutzer haben. Ja? Ich meine, gut, die Community-Managerin, die hat das jetzt eben so gesagt, hoffen wir, dass es auch tatsächlich so kommt, dass die Pinterest-App, die offizielle, bald verfügbar ist. Von diesen Third-Party-Apps, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich überhaupt nichts. Wenn man einen Service nutzt, dann muss dieser Service auch offiziell aus dem Herzen heraus, ja, das Android unterstützen. Ansonsten bringt das nichts. Ja, genau wie mit diesem Instagram. Instagram hier, Instagram da, Instagram in your... Ja, also wer hier auf die Third-Party-Applikationen greift, ja, nee, sorry, tut mir leid, der Betreiber hat kein Interesse an Android. Ja, und dann brauche ich als Android-Nutzer auch kein Interesse an diesem Service zu haben. Es gibt Dutzende andere Service, die mit Android zusammenarbeiten, die dasselbe erfüllen wie Instagram, ja, beispielsweise. Das ist jetzt nur ein Beispiel, Instagram. Nur weil das jetzt, was weiß ich, vielleicht irgendwie ein bisschen gehypt wurde und das jetzt gerade in Mode ist, das hat überhaupt nichts zu sagen. Ne? Ich meine, genau mit dem Pinterest hier auch, ich habe eben schon mal angesprochen mit Picasa, ich verstehe nicht, warum man nicht das auf Picasa machen kann. Ja? Also alle Funktionen, man hat wunderbare Share-Funktionen, ja? Und so weiter und so weiter. Man kann sogar Lizenzen vergeben, etc. Man hat eine Kommentarfunktion, man kann Sachen dazu schreiben, man kann es wunderbar in seinen Blog einbinden, man kann einen Fotoblog draus machen, etc. Also, das ist so Wahnsinn. Warum ist das ein Problem? Und für mich ist das immer ein Zeichen dafür, dass es einfach nur um Makulatur, äußeren Schein geht. Ja. Was gerade in ist, was gehypt wird und so, das muss man haben, okay. Ja gut, ist auch schön, habe ich auch nichts dagegen, wenn die Firmen dann eben auch für Android eine App anbieten, dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an und wenn das dann schöner ist oder einfacher geht, dann kann man das ja durchaus machen, kein Problem. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn eine Firma meint, sie können eine ganze Gruppe von Nutzern ausschließen, wie man ja jetzt durch die Statistiken gehört hat, die größte Gruppe der Nutzer ausschließen, ja, dann ist es natürlich sehr, sehr traurig, aber sagen wir, die Nutzer brauchen den Service nicht so stark, wie der Service die Nutzer wohl braucht, ja. Wer natürlich da auf seine elitäre Sachen beruhen will, ja, wir wollen nur die Zielgruppe haben, ja toll. Aber dann brauche ich natürlich als Android-Nutzer auch nicht diesen Service. Ganz klar, das muss den Firmen klar sein. Dann noch was, Arcos G9 oder G9 mit Ice Cream Sandwich ist jetzt vorbestellbar. Das Tablet gibt es in mehreren Varianten. Einmal mit einem 10.1 Display und ich glaube auch mit einem 8 Zoll Display, wenn ich das richtig weiß. Gut, es wird jetzt hier nur von dem Arcos 10.1 G9 gesprochen. Ja, 1200 mal 800 Pixel Auflösung, Dual-Core-Prozessor mit 1,5 GHz, sehr schön. Und 1 GB RAM, 8 GB interner Speicher. Und das Ganze für sage und schreibe nur $329. Ist das was? Das hört sich doch auch sehr, sehr gut an. Das könnte unser Kindle Fire werden. Hä? Naja, nicht ganz, kostet ja immer 329. Und da sieht man aber mal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da sieht man mal, wie gut der Kindle Fire ist. Kindle Fire kommt von Amazon. Egal, wer den Kindle Fire produziert hat, das spielt keine Rolle. Aber Amazon ist ein Name. Ja. Arcos ist auch eine gute Marke, aber noch lange nicht den Markennamen haben die wie Amazon. Und trotz allem, ja, ich weiß gar nicht, da gibt es glaube ich auch mal wieder, wie so oft bei den Arcos-Geräten, keine direkte Market-Unterstützung. Es würde mich sehr wundern. Kann mich aber täuschen, weil es ist ja auch jetzt mit Ice Cream Sandwich, da hat Google vielleicht andere Vorgaben gemacht. Aber auf jeden Fall sieht man mal, dass selbst so eine Firma, die eigentlich für billige Tablets bekannt ist, ich sage jetzt bewusst billige Tablets bekannt ist, ja, trotzdem nicht abwertend sein, soll das sein, ja. Selbst die können 329, ja, fast doppelt so teuer wie der Kindle Fire. Also für unseren Markt ist es momentan ein guter Preis. Eins von den günstigen Tablets, die ein bisschen besser sind, offenbar. Die ganz günstigen, die kann man ja wirklich vergessen. Das ist eine Schande für Android, das habe ich schon mal gesagt. Aber gut, der Arcos G9 ist auf jeden Fall mal einen Blick wert und ich hoffe, dass ich bald in die Finger bekomme und dann kann ich euch darüber auch genaueres noch sagen. Ne? Weil wir schon bei Ice Cream Sandwich sind, für das Acer Iconia Tab, das A500, A100. Ja. Da soll das Ice Cream Sandwich im April erscheinen. Auch das eine gute Nachricht, finde ich. Die Iconia-Besitzer hatten bestimmt schon Angst, dass das Tablet nie ein Update bekommt, denn ja, die, sag ich mal, die prominenten Boten von dem, ja, die Galaxy Tabs, zum Beispiel hier dieses Galaxy Tab 7, ja, ist offenbar von Samsung komplett abgeschrieben. Die haben noch nicht mal Gingerbread bei uns bekommen. Und die werden auch, das hat Galaxy, das hat Samsung eindeutig gesagt, die werden auch kein Ice Cream Sandwich bekommen. Also abgeschrieben, ganz schnell. Und da war natürlich Befürchtung groß bei den Acer Iconia Tabs, dass das genauso passiert. Aber Acer scheint da ein bisschen kundenfreundlicher zu sein als Samsung und bietet dann sogar eben dieses Ice Cream Sandwich Update an. Wunderbar. Das ist eine schöne Sache. So, jetzt habe ich natürlich die News hier schon durch, weiß gar nicht, wie viele Minuten es sind. Eine Anzeige habe ich ja auch nicht. Unglaublich. Ne? aber ich habe schon gesagt, dass eventuell könnte es ein bisschen kürzer werden. Aber die App der Woche kommt ja auch noch und genau das werdet ihr jetzt sehen. So, diesmal ist meine App der Woche Plockit. Und das ist nicht etwa ein Programm, um irgendwie Webseiten zu blocken oder sowas. Das würde ich niemals App der Woche nehmen, ja. Egal ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Sondern das ist ein Blogger-Client. Mit diesem Blogger-Client kann man eben ja, Blogposts verfassen von unterwegs aus mit dem Tablet oder mit dem Handy. Und das Besondere bei dem Plugin ist, dass man es im HTML-Code editieren kann, das Posting. Und somit ein klein wenig Vorteil hat gegenüber dem Original-Blogger. Vorteil kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall hat man schon mal eine übersichtliche Liste von den Postings. Man kann auch die Blogs auswählen, falls man mehrere Blogs hat. Und dann sieht man eben so eine Liste, wo alle Blogposts geordnet sind, chronologisch. Und noch eine weitere Besonderheit ist dann eben, dass man auch eine Kommentarübersicht hat. Also hier oben ist dann eben so ein Icon und dort kriegt man dann eben die Kommentarliste angezeigt, neben den Posts. Das ist eigentlich ganz vorteilhaft, weil man sieht dann eben gleich die letzten Kommentare untereinander und nicht etwa über den einzelnen Blogpost, wo man sich dann durchklicken müsste. Das ist ja vollkommen sinnlos. Muss man jeden Blogpost einzeln durchklicken. Auch wenn das beim Blogpost angezeigt worden wäre, mit zum Beispiel so und so vielen Kommentaren und so weiter, ist es natürlich nicht ganz so übersichtlich wie hier, da man eben alle Kommentare drüben hat. Man kann auch dann Antworten eben und neue Kommentare übrigens auch bei Blogposts schon reinschreiben. Geht also alles und das ist ein Riesenvorteil für den ernsthaften Blogger. Die Darstellung der Blogposts, ist so wie auch auf der mobilen Webseite. Also das kann man durchaus sehen, beziehungsweise eben auch wie auf der normalen Webseite. Das muss man sagen. Ja, die mobile Webseite hat ja einen speziellen Skin bei Blogger.com, ja, oder bei Blogspot, je nachdem. Und das sieht man jetzt nicht, sondern man sieht eigentlich die Webpage verkleinert auf den mobilen Schirm, aber eben so wie es auf dem normalen Browser zu sehen ist. Auch das ist eher ein Vorteil als ein Nachteil, weil man will ja die echten Posts sehen, die neu formatierten für die mobile Webseite. Ja, und dann eben der Vorteil, dass man eben im HTML-Code editieren kann. Ob das dann letztendlich ein Vorteil ist oder nicht, das hängt natürlich von jedem selbst ab. Profi-Blogger werden sich da freuen. Nicht ganz so toll ist, dass man tatsächlich nur im Quellcode dann texten kann. Das ist bei schnellen Blogposts dann doch eher hinderlich. Außerdem ist natürlich auch die Eingabe von HTML-Code auf den Tastaturen alles andere als schön. Also da gibt es eben so Licht und Schatten. Alle Standardfunktionen wie Bilder einbinden und so weiter, auch mit URLs, dann sind vorhanden und kann man auch per Klick machen, also zum Beispiel Fettschrift, Italic und so weiter, kein Problem. Nur insgesamt gesehen ist es halt ja, ein HTML-Coding. So, und das war es leider schon wieder vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge und jetzt speziell hier Vorschläge, wie die Community zum Beispiel besser eingebunden werden kann und so weiter. Das wäre toll, wenn ihr da mich, muss ich mich erst dran gewöhnen, erreicht unter Google Plus Uncast, einfach Plus Uncast oben in der Suche angeben, Twitter at AndroidCast oder auch per Mail uncast@thenetcast.com und Links und Informationen findet ihr auch auf der Seite uncast.thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahlen achten. Das echt hinten dran nicht vergessen. Und dort könnt ihr auch Kommentare abgeben, das freut mich immer sehr. Und ja, dann können wir zusammen mal schauen, wie wir das machen in den nächsten Sendungen. Und ich probiere auch vielleicht in den nächsten Sendungen das ein oder andere mal aus und ihr könnt dann sagen, was euch am besten gefallen hat. Oder ihr habt gleich Vorschläge. Sehr gerne. Und damit sage ich Tschüss. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.